wir informieren Sie über die wichtigsten Abfahrtszeiten der Schnell- und Intercity-Züge von 0 bis 24 Uhr ab Hagen Hauptbahnhof. Planmäßige Abfahrt 3.20 Uhr, planmäßige Ankunft 22.48 Uhr, Bahnsteig H4. Wir wünschen, dass Sie gut abfahren. Bahnsteig 2,0. Viel Spaß und Lauf für Lauf.